Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute der Mann am Fenster. Erster Teil. Es war nicht gerade das ideale Wetter für eine Freilichtvorführung. Der Wind war kalt und stark genug, um meinen alten Mantel noch ein wenig älter aussehen zu lassen. Herr Cummenson trug eine Jacke, die Nordpol erprobt aussah und vermutlich mehr kostete als eine Monatsmiete meines Büros. Hier ist es geschehen. Ihr Bruder hat sich von diesem Hochhaus in den Tod gestürzt. Das ist die offizielle Version der Polizei. Und Ihre inoffizielle trägt den Titel Mord. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass mein Bruder ermordet wurde. Jemand soll ihn aus einem Fenster gestoßen haben. Ja, im 8. Stock da, beim Treppenhaus. Ich sehe eine Menge Fenster und alle sehen so aus, als wenn sie seit Jahren nicht mehr geöffnet wurden. Die Fenster im Treppenhaus lassen sich ganz einfach von innen öffnen. Es kommt selten vor, dass ein Mörder zuerst ein Fenster öffnet, ehe er jemanden in den Tod stößt. Ich weiß. Das haben die mir bei der Polizei auch gesagt. Was spricht denn überhaupt für einen Mord? War Ihr Bruder glücklich und hatte gerade eine Menge Kohle gemacht? Mein Bruder war arbeitslos und depressiv und erlitt an einer unheilbaren Nervenkrankheit. Das spricht alles für einen Selbstmord. Mein Bruder hat schon zweimal versucht, sich umzubringen, aber immer mit Tabletten. Vielleicht wollte er diesmal auf Nummer sicher gehen. Ausgeschlossen. Er wollte Ackle hinter Gitter bringen und war drauf und dran, es zu schaffen. Wer ist Ackle? Die beiden hassten sich seit Jahren, erbittert. Ackle ist ein luscher Kerl, der sein Geld mit zwielichtigen Geschäften verdient. Erfolgreich. Das hat mein Bruder gehasst. Mein Bruder war ein aufrechter Mensch. Ehrlich durch und durch. Das liegt in der Familie. Ich werde darauf zurückkommen, wenn ich Ihnen meine Rechnung zuschicke. Könnten Sie vielleicht eine neue Winterjacke gebrauchen? Aber sicher. Thermofutter, windabweisend und wasserundurchlässig? Oder umgekehrt? Sie werden garantiert nicht mehr frieren. Ist doch toll. Sowas kann ich bei Freiluftermittlungen wunderbar gebrauchen. Ich habe eine Jacke im Wagen. Ich gebe Ihnen die Jacke und Sie geben mir 500 Franken. Und danach geben Sie mir 1000 Franken Vorschuss. Der ist schon im Preis enthalten. Die Jacke kostet 1500 Franken. Das ist eine Anschaffung fürs Leben. Ich habe aber keine 80 Jahre mehr vor mir. War ich gut? Hat Ihr Gehirn einen Kälteschock erlitten? Ach, ich übe doch nur. Ich möchte in den Außendienst umsatteln. Verkauf vor Ort. Ich glaube, das liegt dir. Ich nickte und sagte ihm nichts über meine Zweifel. Dafür fuhr ich an einen Ort, an dem Zweifel höchstens in Form von Kartoffelchips gegessen werden, aber auf keinen Fall aufkommen. Und so war es dann auch. Üble Sache, Maloney. Die Selbstmordrate in diesem Land ist erschreckend hoch. Menschen, die sich aus dem Fenster in den Tod stürzen, sind aber eher selten. Und Polizisten, die allen möglichen Spuren nachgehen, sind noch ein wenig seltener. Es gab keine Spuren, Maloney. Es gab auch keine Fingerabdrücke am Fenster. Es gab er sich mit Handschuhen in den Tod. Wir fanden Fingerabdrücke. Eine ganze Menge. Darunter auch die Fingerabdrücke des Toten. Und all die anderen. Es sind so viele, dass es keinen Sinn macht, alle zu analysieren. Wir müssen sparen, Maloney. Uns wurden für dieses Jahr nur noch 2450 Fingerabdrücke und 278 DNA-Auswertungen bewilligt. Dann wäre in dieser Stadt der Mord an diesem Mooshammer nie aufgeklärt worden. Das ist Unsinn, Maloney. Wir klären jeden Mord auf. Früher oder später. Ich tippe auf später. Sehr viel später. Vermutlich Generationen später. Leute wie Sie sind ja nicht tot zu kriegen. Und in Pension gehen Sie auch nie. Eine Zeugin hat den Toten gesehen, als er noch lebte. Und auch danach, als er sozusagen auf frischer Tat. Sie hat gesehen, wie er am Fenster stand. Allein. Was sagen Sie jetzt, Maloney? Er zeigte auf ein dickes Kreuzworträtselheft, auf dem eine schlanke Frau abgebildet war. Ich verlangte nach dem Namen der Zeugin und obwohl er Bedenken hatte, schrieb er ihn mir auf einen Zettel. Vermutlich nur deshalb, weil eine Alarmsirene schrillte. Sie war installiert worden, um den müden Polizisten Beine zu machen und sie in die Kantine zu jagen, denn es war Mittagspause. Die Zeugin hieß Brina und sie hatte einen Hund. Mit einem Hund ist man immer an der frischen Luft. Die meisten Hunde sehen so aus, als wenn sie 20 Stunden vor dem Fernseher hocken und Erdnüsse essen. Wie der Besitzer, so der Hund. Ihr Hund scheint mir ein wenig aggressiv zu sein. Das ist der natürliche Spieltrieb. Ich möchte aber nicht, dass er mit meinem Arm oder meiner Kehle spielt. Er hat noch nie jemanden lebensgefährlich verletzt. Das ist beruhigend. Sie mögen keine Hunde. Ich bin berufstätig. Ich auch. Aber ich arbeite zu Hause. Das ist praktisch. Ich arbeite auch lieber zu Hause, aber leider kommen die wenigsten Leute freiwillig in mein Büro. Sind Sie Steuerprüfer oder so etwas Ähnliches? So was Ähnliches. Ja, ich prüfe Zeugen. Das ist ein Beruf? Nicht wirklich. Aber ich habe einen Antrag auf Aufnahme ins Berufsregister gestellt. Dazu benötige ich aber ein Dutzend Zeugenprüfungen. Deshalb bin ich hier. Ich habe der Polizei gesagt, was ich gesehen habe. Menschen täuschen sich manchmal. Das ist wie bei Hunden. Hunde täuschen sich nicht. Hunde haben einen sechsten Sinn. Sie sind sich absolut sicher, am Fenster nur einen Mann gesehen zu haben. Absolut. Ich habe aber nicht die ganze Zeit raufgestarrt. Ich habe mich nur gewundert, weshalb jemand bei dieser Kälte ein Fenster öffnet. Da sah ich den Mann. Wenig später sah ich ihn nicht mehr. Und dann hörte ich aufgeregte Stimmen. Sahen Sie den Toten? Nein. Den Anblick wollte ich meinem Hund ersparen. Er ist nämlich sehr sensibel. Sie beschleunigte das Tempo. Ihr Hund hielt locker mit, während ich zuerst Mühe bekundete und wenig später erschöpft innehielt. Ich hatte einiges erfahren, noch aber hatte ich nicht mit jenem Mann geredet, den mein Klient für einen Mörder hielt. Da ich ihn in keinem Adressverzeichnis fand, ging ich zur Polizei. Diese offerierte mir einen ganz speziellen Ortstermin. Wir haben zwei Polizeiaspiranten die Aufgabe gestellt, nach zusätzlichen Zeugen zu suchen. Aber ich glaube nicht, dass die beiden fündig werden. Es war spät am Abend und es war bitterkalt. Ein Hundewetter. So ist es, Maloney. Von hier unten kann man unmöglich sehen, ob hinter einem Mann am Fenster noch ein anderer Mann steht. Aber man kann sehen, ob ein Kampf stattfindet. Sehen Sie das? Ein Rollstuhl. Gratis zum Mitnehmen. Da sollten Sie zugreifen, den können Sie in ein paar Jahren gut gebrauchen. Den kann ich weiterverkaufen. Meinetwegen, Hauptsache er ist weg. Der Müll, der überall herumliegt, führt nur dazu, dass die Leute noch mehr Müll liegen lassen. Plötzlich kümmert sich niemand mehr darum, wenn eine Leiche auf dem Trottoir liegt. So geht es weiter und irgendwann ist Bürgerkrieg. Dann nehme ich den Rollstuhl mit zu mir und verhindere einen Bürgerkrieg. Egal, Maloney, ich habe jetzt Feierabend. Ein Kaninchen erwartet mich. An eine Rotweinsoße gekocht. Das sind die Freuden des bürgerlichen Lebens, Maloney. Und zu meinen Freuden gehört es, die gutbürgerlichen Polizisten zum Arbeiten zu bringen. Sie sollten Kurt Ackle verhören. Haben wir längst getan, Maloney. Der Mann hat ein Alibi. Eines, das er sich für ein paar Franken gekauft hat. Viel besser, Maloney. Er saß zur Tatzeit in einer Ausnüchterungszelle. Ackle war wegen einer Pöbelei aufgefallen und verhaftet worden. Ich sage nur eines, Maloney. Kaninchen an Rotweinsoße. Er wiederholte es noch einige Male und ich bekam tatsächlich Hunger. Im Restaurant, das ich aufsuchte, gab es keine toten Kaninchen. Dafür eine nette Bedienung und ein großes, saftiges Steak. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Der Mann am Fenster, erster Teil. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Der Mann am Fenster, zweiter Teil. Was bisher geschah. Der Bruder von Herrn Kamenzind hat sich angeblich aus dem Fenster eines Hochhauses in den Tod gestürzt. Kamenzind glaubt aber, dass er von dessen Erzfeind ermordet wurde. Maloney macht sich auf den Weg zur einzigen Zeugin, wird dort aber auch nicht schlauer. Als er schließlich erfährt, dass sich der von seinem Klienten beschuldigte Mann zur Tatzeit in einer Ausnüchterungszelle der Polizei aufhielt, scheint sich der ganze Fall in Luft aufzulösen. Ich gab umgehend eine Annonce auf und rechnete damit, den Rollstuhl für ein paar Franken weiterverkaufen zu können. Mein Klient übte sich noch immer als Verkaufsgenie. Ich traf ihn am frühen Morgen in einer Einkaufspassage. Er versuchte den Leuten gerade, gebrauchte Batterien zu verkaufen. Ich habe in einem Buch gelesen, dass ein echter Verkäufer alles verkaufen kann. Auch Schrott. Die meisten tun das, ohne sich darüber Gedanken zu machen. Ich meine richtigen Schrott. Wie diese Batterien. Sie sind leer. Manche, ganz andere fast. Die fast leeren Batterien würden problemlos Fernbedienungen wochenlang mit Strom versorgen. Die Leute wissen das nicht. Leere Batterien sind meist gar nicht leer. Weshalb wollen Sie eigentlich unbedingt verkaufen, wenn Sie kein Talent dazu haben? Ich habe Talent. Ich habe sogar das Talent zu einem Verkaufsgenie. Dann verkaufen Sie mir einen Grund, weshalb ich weiter für Sie ermitteln soll. Mein Bruder wurde von Ackle ermordet. Das ist ein besserer Grund als halbleere Batterien. Ackle saß zur Tatzeit in einer Ausnüchterungszelle. Dann hat er eben einen Doppelgänger oder einen Zwilling. Ich habe erst kürzlich gelesen, dass es viel mehr Zwillinge gibt, als man gemeinhin denkt. Vielleicht wurde er nach der Geburt an jemanden verkauft. Oder man hat ihn vergessen. Sie sollten schlechte Serien fürs Fernsehen schreiben. Was machen Sie eigentlich hier? Ich bezahle Sie, um einen Mörder zu finden und nicht, um Sie hier im Einkaufszentrum aufzuwärmen. Es war an der Zeit, dass ich mir jenen Mann genauer anschaute, den mein Klient für einen Mörder hielt. Unser Eins hat Erfahrung mit dieser Spezies. Auch wenn einige sich wunderbar verstellen können. Ackle war am Abend zu Hause und er war nicht allein. Sie klingeln und stellen sich als Privatdetektiv vor und erwarten, dass Sie willkommen sind. Es ist in Ihrem Interesse, dass alle Zweifel am Selbstmord von Herrn Cummins' Bruder aus dem Weg geräumt werden. Ich räume niemanden aus dem Weg. Das hat er nicht gemeint. Spielt es eine Rolle, was er meint? Herr Ackle ist zutiefst betroffen über den Tod von Herrn Cummins. Ah, dieser Idiot hat nichts Besseres verdient. Betroffen hört er sich aber nicht an. Sensible Menschen reagieren oft nicht so, wie man es erwarten würde. Ich bin auch ein sensibler Mensch und ich reagiere auch nicht immer so, wie man es erwarten würde. Ich kann zum Beispiel eine Wohnung in wenigen Minuten demolieren, wenn es sein muss. Sie wollen sich mit mir prügeln. Nur zu. Du weißt genau, dass ich das nicht mache. Ach, Elisabeth ist eine Studierte. Sie quält die Leute lieber mit Worten. Ich quäle niemanden gerne. Ich bin ein harmonischer Mensch. Zumindest, wenn du angezogen bist. Das tut dir nichts zur Sache. Sie haben ein Alibi für die Tatzeit, Herr Ackle. Was für eine Tatzeit? Er will dich provozieren, Kurt. Ach, lass ihn. Typen wie ihn habe ich früher sogar im Suff unschädlich gemacht. Suff ist ein gutes Stichwort. Sie ließen sich verhaften, um zu einem perfekten Alibi zu kommen. Das so bin ich nun mal. Alles muss perfekt sein. Er hat nichts mit dem Selbstmord von Cummins zu tun. Ja, es ist eine Intellektuelle, sie muss es wissen. Und ich bin Privatdetektiv. Mich interessiert nur die Wahrheit. Die Wahrheit ist, dass sich ein Mensch das Leben genommen hat. Das ist tragisch. Aber war er nicht schwer krank? Sie klingen auch nicht besonders gut. Elisabeth hat sich nicht gegen Grippe impfen lassen. Intellektuelle haben gegen alles Bedenken. Das hat sie nun davon. Es geht schon wieder. Eine Grippe ist kein Problem, solange man jung ist. Und über ein intaktes Immunsystem verfügt. An Elisabeth ist alles intakt. Das kann ich bestätigen. Das bezweifle ich nicht. Ich kann mich im Übrigen an den Abend und die Nacht nicht erinnern. Die Polizei sagte mir, dass ich in eine Ausnüchterungszelle gebracht wurde. Na, wenn die Polizei das sagt, muss es wohl stimmen. Noch war Ackle nicht von meiner Liste der Verdächtigen gestrichen. Genau genommen war er nach wie vor der einzige Verdächtige. Und das auch nur, weil mein Klient mich dafür bezahlte. In meinem Büro erwartete mich eine Überraschung. Jemand war scharf auf den Rollstuhl, den ich gefunden hatte. Ich bin Filmemacher. Ich habe einen Rollstuhl gehabt. Das ist praktisch. Da setze ich mich mit der Kamera rein und jemand stößt mich herum. Ja, das sieht dann aus wie eine richtige Kamerafahrt. Leider wurde mir dieser Rollstuhl auf dem Set gestohlen. Und jetzt benötigen Sie dringend einen neuen und sind bereit, sehr viel Geld dafür zu bezahlen. Nein. Rollstühle kann man auch mieten, das ist kein Problem. Aber ich dachte mir, wenn ich ihn hier abhole, müssen Sie ihn nicht entsorgen. Ich will Geld für den Stuhl. Ja, ist das der Stuhl? Ja, sieht er nicht toll aus? Ja, aber das ist mein Rollstuhl. Erst nachdem Sie ihn bezahlt haben. Nein, sehen Sie diesen Aufkleber? Zindelfilm, ja, das bin ich. Dann kriege ich jetzt von Ihnen einen Finderlohn. Ich brauche den Rollstuhl eigentlich erst in 2 Wochen wieder. Ja, kann ich ihn so lange hier einlagern? 200 Franken die Woche, mindestens. Nein, dann nehme ich ihn also lieber wieder mit. Wo genau wurde Ihnen dieser Stuhl gestohlen? ganz in der Nähe von dem Hochhaus, aus dem sich da einer zu Tode gestürzt hat. Dann ist dieser Rollstuhl ein Zeuge. Nein, nein, dieser Rollstuhl spricht nicht. Haben Sie eine Ahnung? Ich spreche seit Jahren mit Rollstühlen. Manchmal sitzt jemand drin und manchmal nicht. Ja, gut, also, ich lasse Ihnen den Stuhl hier. Aber wenn Sie ihn weiterverkaufen, dann gehört das Geld mir. Er zückte eine kleine Digitalkamera und machte ein Foto von mir und dem Stuhl. Als er gegangen war, fühlte ich mich elend. Nach 2 Tassen Kaffee fühlte ich mich noch elender. Elend genug, um mich in die bitterkalte Nacht zu begeben. Zu meiner Überraschung traf ich in der Nähe des Hochhauses Zeugin und Hund. Ich schlafe lieber morgen etwas länger. Der Hund hat sich an meinen Rhythmus gewöhnt. Ich liebe es, spät nachts mit ihm unterwegs zu sein. Ich brauche mich nicht zu fürchten und es ist so angenehm ruhig. Tatsächlich, sogar der Hund schweigt. Prüfen Sie immer noch Zeugen? Tag und Nacht. Wie habe ich abgeschnitten? Mäßig. Warum mäßig? Sie haben etwas übersehen. Habe ich das? Einen Rollstuhl. Einen Rollstuhl? Das ist ein Stuhl auf Rädern. Ich weiß, was ein Rollstuhl ist, aber ich habe keinen... Dann. Ich sehe ihn. Er war aber am Tatort. Am Tatort? Wurde ein Rollstuhlfahrer getötet? Noch kann ich mir darauf keinen Reim machen, aber ich muss ja auch kein Lied singen und auch kein Gedicht aufsagen. Aber es könnte sein, dass der Diebstahl eines Rollstuhls etwas mit dem Tod des Mannes im Hochhaus zu tun hat. Ein Rollstuhl wäre mir aufgefallen. Spät am Abend. Das ist doch ungewöhnlich. Wieso? Sind Rollstuhlfahrer von Natur aus Frühaufsteher? Ich weiß nicht, worauf Sie hinaus wollen. Ehrlich gesagt weiß ich das auch nicht so genau. Aber wir könnten zusammen etwas trinken. Ich trinke nicht mit Männern, die ich nicht kenne. Heimlich schütten Sie mir etwas ins Glas und am nächsten Morgen bin ich schwanger oder habe ein Messer im Bauch. Das trauen Sie mir zu? Klar. Danke. Gern geschehen. Als sich unsere Wege trennten, folgte ich der Zeugin unauffällig. Ihr Weg führte schnurstracks zu einem Haus, das ich gut kannte. Kurt Ackle wohnte darin. Das war mehr an Erkenntnis, als ich mir in einer kalten Winternacht sonst wo abfrieren konnte. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Der Mann am Fenster, 2. Teil. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Der Mann am Fenster, 3. und letzter Teil. Was bisher geschah? Maloney soll aufklären, ob ein vermeintlicher Selbstmord möglicherweise ein kaltblütig ausgeführter Mord war. Vorerst spricht nichts für die Hypothese, da der Hauptverdächtige zur Tatzeit in Polizeigewahrsam war. Dann aber macht Maloney eine überraschende Entdeckung. Die einzige Zeugin kennt offenbar den Tatverdächtigen und besucht ihn zu später Stunde in dessen Wohnung. Bei der Polizei zeigte man sich wie immer erfreut darüber, dass Bürger und Privatdetektive Eigeninitiative entwickelten und so dazu beitrugen, die Rate unaufgeklärter Verbrechen stetig zu verkleinern. So stellte ich es mir vor, tatsächlich aber kümmerte kaum jemand, was ich herausgefunden hatte. Menschen kennen sich, Maloney, das ist doch ganz normal. Diese Stadt ist in New York oder Kairo. Hier ist alles übersichtlich. Es ist nicht verboten, dass sich 2 Menschen kennen. Die eine ist Zeugin und der andere ein Mörder. Das sollte Ihnen zu denken geben. Zu denken gibt mir vor allem, dass Sie überall und jederzeit Mörder sehen, Maloney. Ich habe ein Buch gelesen. Darin steht, dass Menschen niedrigen Blutdruck dazu neigen, ihr Leben unnötig zu dramatisieren. Sie sollten Ihren Blutdruck messen lassen. Mein Blutdruck steigt jedes Mal, wenn ich dieses Gebäude betrete. Wir waren nicht untätig, Maloney. Unseren Polizeiaspiranten ist es tatsächlich gelungen, einen weiteren Zeugen zu finden. Noch ein Zeuge, der mit dem Täter unter einer Decke steckt. Ein älterer Mann. Er hat nichts Auffälliges bemerkt, als er zur Tatzeit aus dem Fenster schaute. Ein toller Zeuge. Wenn er nichts Auffälliges bemerkt hat, dann deshalb, weil es nichts Auffälliges zu bemerken gab. Keinen Mörder, keinen Mord. Nur eine Frau, die einen Rollstuhl Richtung Hochhaus stieß. Ein Rollstuhl? Das ist ein Stuhl mit Rädern. Ich weiß, was ein Rollstuhl ist. Ach so, ja, das hätte ich beinahe vergessen. Haben Sie keinen Käufer für den Stuhl gefunden? Vielleicht sollte sich die Polizei um den Stuhl kümmern und ihn nach Fingerabdrücken untersuchen. Einen Rollstuhl, der zufällig in der Gegend herumstand? Hat der Zeuge die Frau, die den Rollstuhl stieß, beschreiben können? Er sieht nicht mehr besonders gut. Aber er hat gehört, wie die Frau hustete und nieste. Die Frau war erkältet. Das ist die naheliegendste Erklärung, wenn jemand hustet und niest. Es könnte aber auch sein, dass die Frau an einer Rollstuhlallergie leidet. Vergeblich versuchte ich, ihn davon zu überzeugen, dass in meinem Büro möglicherweise der entscheidende Hinweis zwischenlagerte. Noch war mir nicht klar, was genau geschehen war, aber mittlerweile glaubte auch ich nicht mehr an einen Selbstmord. Mein Klient war hoch erfreut über meine neuen Erkenntnisse. Dann müssen wir nur noch herausfinden, wie Sie es gemacht haben. Glauben Sie, dass die Frau den Mörder in einem Rollstuhl ins Haus gestoßen hat? Das wäre möglich. Wozu aber der Aufwand? Und wozu derart viele Leute in ein Mordkomplott einbinden? Eine Zeugin, eine Frau, einen Mörder und einen Rollstuhl. Ackle traue ich das ehrlich gesagt nicht zu. Er ist ziemlich unterbelichtet. Seine Freundin scheint intelligent zu sein. Ja, manche Frauen fühlen sich zu Verbrechern hingezogen. Es gibt auch Frauen, die sich zu Polizisten hingezogen fühlen. Der Mensch ist ein seltsames Wesen. Wie aber können wir Ackle und seine Bande überführen? Ich habe da eine Idee. Wozu? Ich bin ein begeisterter Zuhörer. Wir sollten uns noch einmal über mein Honorar unterhalten. Jetzt fällt mir an, dass ich einen dringenden Termin habe. Dann wird dieser Mordfall auf ewig ungeklärt bleiben. Also gut. Ich schenke Ihnen eine dieser tollen Winterjacken. Das ist immerhin ein Anfang. Und 200 alte Batterien. Danke, danke, aber so viele Fernbedienungen besitze ich nicht. Erzählen Sie mir den Plan. Jetzt sofort. Er lauschte tatsächlich andächtig meinen Worten. Doch jeder Plan hat seine Schwachstelle. Damit mein Plan funktionierte, benötigte ich die Zustimmung und Mithilfe der Polizei. Immerhin gelang es mir am nächsten Morgen, die örtlichen Behörden davon zu überzeugen, dass mein Plan etwas taugte. Die involvierten Personen wurden alle vorgeladen. Direkt vor das Hochhaus, aus dem der Bruder meines Klienten angeblich zu Tode gestürzt war. Ja, was soll das? Wir erhielten eine Vorladung der Polizei und jetzt sind Sie hier. Ich bin sozusagen der privatisierte Teil der Polizei. Ich arbeite effizient und ohne 13. Monatslohn. Weshalb wurden wir vorgeladen? Und wer ist diese Frau? Tun Sie nicht so. Sie kennen sich. Ich kenne die beiden nicht. Weshalb schaut Ihr Hund so freudig zu Herrn Ackle? Mein Hund mag richtige Männer. Wie der Hund, so das Frauchen. Du solltest deinen Anwalt kommen lassen. Der sitzt in Untersuchungshaft. Wie der Anwalt, so sein Klient. Wir sagen jetzt nichts mehr. Kann ich wieder gehen? Dann verpassen Sie aber einen großen Auftritt. Tatsächlich? Ja. Kommt Kiefer Sutherland und dreht die 10. Staffel von 24? Nicht ganz, aber ein Komplott wird auch hier aufgedeckt. Ich habe Kompott immer gehasst. Ich esse lieber Hamburger. Du solltest jetzt nichts mehr sagen. Dann werde ich ein wenig für Gesprächsstoff sorgen. Herr Cummins' Bruder wurde ermordet und Sie drei haben den Mord ausgeheckt. Ihr habt mir gesagt, dass die Sache nicht auffliegen kann. Schweig jetzt! Ich saß in einer Zelle, ich habe nichts zu befürchten. Sie haben Cummins' Bruder ermordet. Tatsächlich? Kann ich zaubern? Der Plan stammt vermutlich von Ihrer cleveren Freundin. Ich sage gar nichts mehr. Das ist bedauerlich. Dabei hatten Sie eine glänzende Idee. Sie wussten, dass der Tote krank war und an Depressionen litt. Einen Selbstmord vorzutäuschen war deshalb der eleganteste Weg, um ihn loszuwerden. Mein Hund braucht Bewegung. Ich kann hier nicht stundenlang herumstehen. Herr Ackle tötete Cummins' Bruder, bevor er einen Streit provozierte und sich von der Polizei verhaften ließ. Dann hat sich ein Toter aus dem Fenster gestürzt? Er wurde gestürzt, nachdem er von ihrer Freundin in einem Rollstuhl in den 8. Stock gefahren wurde. Wahrscheinlich ist er vorher von Ackle erschlagen worden. Eine Schlagverletzung fällt nicht mehr ins Gewicht und kann auch nicht mehr nachgewiesen werden nach einem Sturz aus dieser Höhe. Beweise, Beweise. Was Sie hier erzählen, sind wilde Spekulationen. Genau, genau. Es gibt nur eine Zeugin. Das stimmt nicht. Es gibt zwei Zeugen. Ein älterer Mann hat beobachtet, wie eine Frau einen Rollstuhl stieß. Eine tolle Beobachtung. Die Frau hustete und nieste. Wer tut das nicht in dieser Jahreszeit? Kann ich jetzt endlich gehen? Sie bleiben hier. Sie sind alle verhaftet. Auf der Stelle. Hatten Sie einen Unfall? Oder werden neuerdings auch Rollstuhlfahrer in den Polizeidienst aufgenommen? Dieser Rollstuhl ist Beweismaterial. Erkennen Sie den Stuhl, Frau Verli, so heißen Sie doch, oder? Ja, so heiße ich, aber den Stuhl kenne ich nicht. Möchten Sie ihn mir vorstellen? Er wurde vor der Tat gestohlen und nach der Tat achtlos an den Straßenrand gestellt. Dort wurde er von einem zukünftigen Sozialhilfeempfänger mit nach Hause genommen. In diesem Stuhl wurde die Leiche ins Hochhaus transportiert. Der Stuhl sieht aus wie irgendein Rollstuhl. Darauf falle ich nicht herein. Schweig jetzt! Es spielt keine Rolle, ob Sie schweigen oder sprechen. Dieser Stuhl spricht eine eigene Sprache. Das nutzlose Alibi, abgekürzt DNA. Und die DNA erzählt die Geschichte einer Frau, die hustete und nieste. Verdammter Mist! Du hättest den Stuhl verbrennen sollen! Ich wollte den Stuhl nicht in meinen Wagen rumfahren. Das hätte ich nicht ertragen. Davon wusste ich nichts. Ich bin perplex. Sie sind verhaftet. Alle drei. Auf der Stelle. Wegen Mordes. Und wegen Abstellens von Müllz ohne Gebührenmarke. Dafür kriegen Sie lebenslänglich. Tatsächlich fanden sich auf dem Rollstuhl unzählige DNA-Spuren. Sowohl des Opfers als auch von Frau Verli. Der Filmregisseur tauchte nie mehr bei mir auf. Und der Rollstuhl steht heute im Kriminalmuseum. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Der Mann am Fenster. Dritter und letzter Teil.